Ehrgeiz und Ausdauer führen zum Erfolg. Mozart hat schon mit 3 Jahren sein erstes Klavierkonzert komponiert. Von eurem Auftritt hängt unsere gesamte Zukunft ab. Es darf nichts schiefgehen. Wir sind alle ein bisschen nervös. Ich bin nicht nervös. Ich auch nicht. Wer von euch kann mir alle 7 Kunststückchen in der richtigen Reihenfolge nennen? Pascha? Lucky? Fang du an, Pascha. Warum fängst du nicht an, Lucky? Also, Pascha, ich warte. Sitz. Mhm. Weiter. Platz. Weiter. Männchen machen. Ja, weiter. Nicht vorsagen, Pfötchen Lucky. Pfötchen geben. Mir ist warm. Konzentrier dich, Pascha. Ich habe Hunger. Keine Diskussionen. Wir haben noch nicht einmal gefrühstückt. Mit vollem Magen könnt ihr nicht durch einen brennenden Reifen springen. Außerdem bist du in letzter Zeit ein bisschen dick geworden, Purzelchen. Ein weißer Tiger sollte eigentlich schön schlank sein. Mir ist warm, ich will ins Wasser. Jetzt wird trainiert. Aber ich habe noch nie das Meer gesehen. Bestimmt, es ist unheimlich groß und blau und glitzert in der Sonne. Nimm dir ein Beispiel an Lucky. Ich will auch ins Wasser. Fang du jetzt nicht auch noch an. Du bist ein intelligenter schwarzer Panther. Wir sind gerade erst angekommen, Trainer. 3 Tage haben wir hinten gesessen. Es war stockdunkel, heiß und eng wie in einer Sardinenbüchse. Mir ist immer noch ganz schwummrig im Schädel. Außerdem bist du im Schneckentempo über die Autobahn gezockelt. Mit einem Tiertransporter darf man nicht schnell fahren. Du fährst wie eine lahme Ente. Ich frage mich, ob andere Raubkatzen auch in diesem Ton mit ihrem Trainer reden. Lass uns nur einmal ins Wasser springen, bitte. Hinterher trainieren wir, versprochen. Habt ihr nicht was vergessen? Unsere Badehosen haben wir eingepackt. Raubkatzen haben Angst vor Wasser. Das haben wir gar nicht gewusst. Dann wisst ihr es jetzt. Also, Sitz, Platz, Männchen machen, weiter. Und wenn wir nicht reingehen? Wir marschieren einfach nur am Wasser entlang. Was glaubt ihr, was die Leute machen, wenn 2 Raubkatzen in Badehosen am Strand entlang spazieren gehen? Keine Ahnung. Uns streicheln? Sie schlafen heute Abend im Zirkus bei eurer Nummer ein, weil sie euch tagsüber schon draußen gesehen haben. Dann ist nämlich die ganze Überraschung weg. Also allmählich habe ich keine Lust mehr auf diese ständigen Diskussionen. Aber unterbrich mich nicht immer, Pascha. Andere Tiere wären dankbar, wenn sie einmal in ihrem Leben bei einem internationalen Zirkuswettbewerb vor einer richtigen Prinzessin auftreten dürften. Wie sieht die Prinzessin eigentlich aus? Schöner als die Sonne und ihr Haar glänzt wie reines Gold. Und sie kommt in einer prächtigen Kutsche gefahren und die Kutsche ist mit 7 weißen Pferden bespannt. Oh, ist das wirklich wahr, Trainer? Oh. Genau wie in unserem Märchen. Ja. Außerdem hat die Prinzessin gesagt, sie freut sich am meisten auf die dressierten Raubkatzen. Oh, Himmel, wo ist nur mein Kopf? Ich muss kurz rüber ins Zirkuszelt und nach unserer Startnummer für heute Abend fragen. Ihr 2 holt in der Zwischenzeit die nummerierten Hocker aus dem Tiertransporter und baut sie schon mal auf. Ich bin gleich wieder da. Ich weiß nie, auf welchen nummerierten Hocker ich hüpfen soll. Na, Zahlen kann ich mir nicht so gut merken. Du, Pascha. Für mich sehen die alle irgendwie gleich aus. Wir müssen unbedingt gewinnen. Wenn die Prinzessin mit den goldenen Haaren unserem Trainer den ersten Preis überreicht, lädt sie ihn bestimmt in ihre prächtige Kutsche ein. Und dann fahren sie zusammen auf ihr Schloss und wer weiß, vielleicht heiraten die sogar. Und wenn die Prinzessin unseren Trainer gar nicht heiraten will? Jede Frau würde sich nach unserem Trainer die Pfoten lecken. Der sieht doch spitzenmäßig aus mit seinen knallengen Hosen und der feuerroten Jacke mit den Goldknöpfen. Außerdem hat er schöne gelbe Haare. Besonders viele sind's aber nicht. Aber es sind trotzdem Locken. Ich frage mich nur, warum es bisher bei ihm mit den Frauen nicht so richtig geklappt hat. Vielleicht, weil er so komisch riecht. Das ist mein Glöckchen-Parfüm. Aber daran liegt es sicher nicht. Er hat einfach keine Zeit. Jeden Tag trainiert er mit uns. Sogar sonntags. Eben. Wie soll er da eine Frau kennenlernen? Du, Lucky. Wenn unser Trainer heiratet, dann muss er sich ja um die Prinzessin kümmern und kann nicht mehr so viel mit uns trainieren. Und wir wären eine richtige Familie. Endlich. Also streng dich gefälligst an. Oh, oh, oh, da kommt Trainer schon. Oh, oh, oh, oh. Ich habe gerade die anderen Tiere gesehen. Die Konkurrenz ist unglaublich hart. Es treten jede Menge anderer talentierter Tiere auf, die auch den goldenen Pokal gewinnen wollen. Zum Beispiel? Elefanten, die Handstand machen. Bären, die Dreirad fahren. Ponys, die Kopf rechnen können. Und dressierte Seehundbabys. Diese Seehundbabys sind absolute Publikumslieblinge. Bei ihren Auftritten geraten die Leute völlig aus dem Häuschen. Sie haben schon jede Menge Preise gewonnen und erzählen überall herum, dass sie den goldenen Pokal der Prinzessin so gut wie in der Tasche haben. Los, Trainer, nimm die Peitsche in die Hand. Ja. Wir fangen gleich an zu trainieren. Du zitterst ja. Ja, wir sind alle ein bisschen nervös. Also, ich bin nicht nervös. Ich auch nicht. Nicht nervös? Das solltet ihr aber sein. Heute Abend tretet ihr das erste Mal vor richtigem Publikum auf. Ihr habt keine Ahnung, was da alles passieren kann, wenn die Vorstellung beginnt. Was denn? Ihr betretet die Manege. Die Musikkapelle spielt einen Tusch. Die Scheinwerfer strahlen grell. Ihr schaut in tausend erwartungsvolle Gesichter. Und dann... Und dann? Man hört es nicht kommen. Es hat kein Gesicht. Schlagartig überfällt es einen. Vielen hochbegabten Tieren hat es schon das Genick gebrochen. Es ist das gefährliche... Was? Lampenfieber. Ist das eine Krankheit? Viel schlimmer. Eure Pfoten zittern. Eure Knie sind weich wie Pudding. Eiskalter Schweiß rinnt euch die Stirn runter. Ihr habt alles vergessen, was ihr gelernt habt. Ihr wisst nicht mehr, wer ihr seid, wo ihr seid. Ihr wisst nicht einmal mehr euren Namen. Was hockt ihr hier rum wie zwei Hustenbonbons? Los, setzt euch in Position. Trommelwirbel, Musik. Sehr verehrtes Publikum, hier erwartet sie, was sie nicht erwartet. Sitz. Sitz. Platz. Platz. Platz. Männchen machen. Nicht Pfötchen geben. Männchen machen. Jetzt Pfötchen geben. Auf die nummerierten Hocker hüpfen. Nicht beide auf ein. Putzebaum. Lucky. Und hopp. Zum krönenden Abschluss der berühmte Sprung durch den brennenden... Was ist da gerade passiert? Wir sind mit den Köpfen zusammengeknallt, als wir auf die Hocker hüpfen wollten. Oh, ich sehe überall Sternchen. Ich fasse es nicht. Ihr habt von vorher alles falsch gemacht. Alles falsch! Das war eine Katastrophe. Wie konnte das nur passieren? Selbst du, Lucky, ihr habt alles vergessen. Meine Pfoten haben so gezittert. Meine Knie waren weich wie Pudding. Aber diese Nummer haben wir ein Jahr lang geübt. Jeden Tag, 6 Stunden, sogar sonntags. Sonst hat es ja immer geklappt. Vielleicht liegt es an der Hitze. Oder der langen Autofahrt. Oder wir haben etwas Komisches gegessen. Wir haben noch gar nichts gegessen. Ich habe Lust auf Pizza. Pizza, Pascha? Versager kriegen keine Pizzas. Wenn ich daran denke, dass ich für euch ein kleines Vermögen bezahlt habe. Vor allem für dich, Pascha. Weiße Tiger sind nicht gerade billig. Es ist alles umsonst. Mein ganzes Leben ist verpfuscht. Dabei habe ich euch Möglichkeiten gegeben, von denen andere Tiere nur träumen können. Eine wertvolle Ausbildung, eine teure Reise ans Meer. Und jeden Tag habe ich euch 25 Pizzas gebacken für jeden von euch. Ich habe Hunger, Trainer. Warum habe ich nicht auf meine Mutter gehört? Sie hat mir immer gesagt, ich soll einen anständigen Beruf lernen. Tiertrainer ist ein hochanständiger Beruf. Ein Scheißjob ist das. Nimm deine Pfoten weg, Lucky. Du machst mein Kostüm dreckig. Nicht weinen, Trainer. Wir probieren es einfach nochmal. Und diesmal konzentrieren wir uns besser. Versprochen. Eure Versprechungen kenne ich schon. Wir werden trainieren und trainieren und keine einzige Pause machen. Und heute Abend beim Wettbewerb klappt unsere Nummer wie am Schnürchen. Und dann überreicht dir die Prinzessin den goldenen Pokal. Und dann steigst du in ihre weiße Kutsche. Und dann fahrt ihr zusammen in ihr prächtiges Schloss. Und dann... Sag doch auch mal was, Pascha. Genau. Und dann heiratet ihr vielleicht sogar. Dann sind wir eine richtige Familie. Ja. Spinnt ihr? Ich will die Prinzessin überhaupt nicht heiraten. Warum nicht? Du kannst doch nicht immer Single bleiben. Ich bin kein Single. Bist du etwa schon verheiratet? Nein. Hast du eine Freundin? Nein. Und du bist trotzdem kein Single? Wie geht das denn? Das kapiere ich jetzt auch nicht. Benutzt zur Abwechslung mal euren Kopf. Wie sehe ich überhaupt aus? Ich muss mich erst mal ein bisschen frisch machen. Nicht verheiratet. Keine Freundin. Und trotzdem kein Single. Lucky, was ist mit dir? Dafür gibt es nur eine einzige Erklärung. Du bist plötzlich ganz bleich. Das sieht bei einem schwarzen Panther ziemlich komisch aus. Unser Trainer ist... Ich verstehe dich nicht, Lucky. Warum bin ich nicht schon eher dahinter gekommen? Pascha, Trainer ist... Du redest so leise, ich... Was? Schwul. Na und? Weißt du überhaupt, was das Wort bedeutet? Nein. Ich erklär's dir. Spitz die Ohren. Okay, Lucky, fang jetzt endlich an. Also, du bist ein Männchen. Erzähl mir lieber was ich noch nicht weiß. Ja, irgendwann wirst du dich in ein Weibchen verlieben. Aber es gibt... Lucky, ich bin erst 16 Monate alt. Lass mich doch mal ausreden, Pascha. Okay. Es gibt aber auch Männchen, die sich in Männchen verlieben. Ehrlich? Sowas habe ich noch nie gehört oder gesehen. Es gibt sogar Weibchen, die Weibchen lieben. Wie geht das denn? Aber ganz einfach, die küssen sich. Was? Also die knutschen sogar? Also das ist ja... Aber die können doch nie heiraten oder Kinder kriegen. Du, Lucky, willst du etwa sagen, dass unser Trainer... Ja. Nein. Doch. Trainer ist sogar eine ganz typische Schwuchtel. So nennt man die nämlich. Die laufen nämlich alle in so aufgedonnerten Klamotten rum und benehmen sich nicht wie richtige Männer. Aber bist du sicher, dass unser Trainer so einer ist? Ja, alles passt. Unser Trainer kämmt sich immer die Haare, sprüht sich mit Maiglöckchen-Parfüm ein und fängt bei jeder Gelegenheit an zu heulen. Wie ein kleines Mädchen. Ach, warum bin ich nicht schon eher dahinter gekommen? Und er kann auch nichts reparieren. Hast du gesehen, wie doof er auf der Autobahn versucht hat, einen Reifen zu wechseln? Er interessiert sich eben für Mozart und Bücher. So ein Weicher. Ich habe immer gedacht, irgendwann lernt er eine nette, junge Frau kennen und wir werden eine richtige Familie und... Jetzt heul nicht, Lucky, das ist schwul. Was werden nur die anderen Tiere denken? Die Bären, die Elefanten, die Prinzessin. Mit so jemandem marschiere ich nicht in die Manege. Wir müssen abhauen, Pascha. So schnell wie möglich. Aber dürfen wir das überhaupt? Ich meine, du warst jetzt nicht besonders teuer, aber für mich hat der Trainer ein kleines Vermögen bezahlt. Pascha, denk lieber daran, wie er dich angeschnauzt hat, wenn du unsere Nummer verpatzt hast. Und wo sollen wir hingehen? Keine Ahnung. Erstmal weg. An den Strand. Genau, du wolltest doch immer mal das Meer sehen. Ja. Es soll toll sein. Dann kaufen wir ein Eis. Pascha, wir erleben Abenteuer ohne Ende. Ja, aber wer sagt uns denn, wann wir zu Bett gehen sollen? Na, wir selbst. Ach, mir tut nur die Prinzessin leid. Die hat sich schon so auf unsere Raubtiernummer gefreut. Wir schreiben einfach eine Entschuldigung. Ja, Schreib du, Lucky. Ich diktiere. Liebe Prinzessin, wir... Sehr geehrte Prinzessin. Schreib aber nicht, dass er schwul ist. Sonst denkt die Prinzessin womöglich auch noch, dass wir schwul sind. Und dann wäre das... Sei ruhig. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wenn ich nur daran denke, wie oft ich auf seinem Schoß gesessen habe. Er hat mir das Fell gebürstet und mich sogar auf die Schnauze geküsst. Pascha, so kann ich mich nicht konzentrieren. Wer ist eigentlich dieser Mozart? Er hat eine Perücke auf und konnte wunderschön Klavier spielen. Auch so eine Schwuchtel. Fertig. Endlich. Lies vor. Sehr geehrte Prinzessin, Pascha und Lucky können heute Abend leider nicht in den Zirkus kommen, weil ihr Trainer einen schlechten Einfluss auf sie ausübt. Das ist keine Umgebung, in der junge Raubkatzen aufwachsen sollten. Hört sich prima an. Herzliche Grüße. Nee, hochachtungsvoll Lucky. Und Pascha. Jetzt beginnt ein neues Leben. Freiheit, Sonne, Abenteuer. Nie mehr Sitz, Platz, Männchen machen. Wir müssen schnell weg. Ich rieche schon Maiglöckchen. Der Trainer wird Augen machen, wenn er sieht, dass wir nicht mehr da sind. Soll die blöde Spurtel doch selbst durch einen brennenden Reifen hüpfen? Das ist also der Strand. Ziemlich voll hier. Oh, da wird gerade was frei. Sogar jede Menge. Vielleicht kommt ein Gewitter. Oh, kein einziges Wölkchen ist zu sehen. Oh, jetzt ist alles leer. Hey, wohin gehst du? Ins Meer. Darauf habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Hast du nicht was vergessen? Wieso? Meine Badehose habe ich an. Raubkatzen haben Angst vor Wasser. Stimmt. Setz dich zu mir auf den Sand. Und dann? Beobachten wir das Meer. Das Meer habe ich mir anders vorgestellt. Ja, ich auch, ja. Irgendwie größer. Und blauer. Abenteuer ohne Ende. Dass ich nicht lache. Sicher sucht uns Trainer überall ganz verzweifelt. Willst du etwa zurück? Du? Zu der blöden Spurtel? War bloß eine Frage. Immerhin hat er verdammt gute Pizza gemacht. Weißt du, Lucky, was ich nicht kapiere? Warum hat sich unser Trainer dafür entschieden, so wie Mozart zu sein? Darüber zerbreche ich mir schon den ganzen Tag den Kopf. Sonst war er in Ordnung. Er hat uns mit dem Fläschchen aufgezogen. Jeden Abend hat er uns ein Märchen vorgelesen. 7 Kunststückchen hat er uns beigebracht. Und nie dabei die Geduld verloren. Weißt du noch, wie er uns beigebracht hat, durch einen brennenden Reifen zu hüpfen? Er hat ja bei so einer runden Kuchenform den Boden rausgenommen und wir sind einfach durchmarschiert. Da waren wir noch ganz klein. Und abends hat er 30 Pizzas gemacht. Für jeden von uns. Was war eigentlich deine Lieblingspizza? Pizza Hawaii. Aber ohne Ananas. Du, Lucky, vielleicht vergeht das ja bei Trainer wieder. Es ist so wie ein Schnupfen. Vergiss es, Pascha. Männchen wie Mozart ändern sich nie. Komm, wir gehen in die Stadt, da ist bestimmt mehr los. Ich glaube, das ist ein Boxer. Boom, der Gong. tönt. Der Kampf beginnt. Die Zuschauer halten den Atem an. Djangos Gegner kämpft nicht ganz fair, aber Django beißt die Zähne zusammen und steckt die Hiebe weg, als spüre er nicht. Links. Kurze, schnelle Haken. Kurze, schnelle Haken. Immer auf die Presse. Das hat gesessen. Die Zuschauer brüllen vor Begeisterung. Er setzt noch einen linken Haken. Boah, diesmal von unten. Wow. Die Knochen seines Gegners zerbröseln wie Salzstangen. Es ist unglaublich. Wie ein nasser Sack fällt der Gegner zusammen. 6, 7, 8. Bei 9 stemmt sich der Gegner auf die Füße. Es ist noch nicht vorbei. Aber seine Beine halten ihn nicht mehr. Der Kampf ist aus. Der Kampf ist aus. Knockout in der ersten Minute der ersten Runde. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Wieder einmal hat das Känguru seinen Gegner zu Boden gestreckt. Django ist der Champion. Django. Die Zuschauer rasen vor Begeisterung. Ja, trampeln mit den Füßen und schwenken Fähnchen. Django. Django. Django. Django. Django. Na sowas. Zwei kleine Miezekatzen. Super, dass ihr mir ein bisschen Gesellschaft leistet. Heute ist hier total tote Hose, weil alle zu diesem doofen Zirkuswettbewerb gehen. Ey, schaut doch morgen wieder vorbei. Jeden Abend fordere ich Leute aus dem Publikum auf, mich im Boxkampf zu besiegen. Ihr solltet mal das Gesicht von dem letzten Gegner sehen. Sieht immer noch aus wie ein matschiger Pfannkuchen. Mich hat noch keiner besiegt. Wo kommt ihr denn eigentlich her? Also angefangen hat alles damit, dass wir rausgefunden haben, dass Trainer... Lucky, erzähl du weiter. Ja, am Ende sind wir irgendwie hier reingestolpert. Ja. Trainer wollte immer nur trainieren. Ein Jahr lang. Jeden Tag. 6 Stunden. Sogar sonntags. Trainer, wir brauchten sowas. Aber jedes Tier braucht doch einen Trainer. Das habe ich früher auch gedacht. Und wer hat dir das Boxen beigebracht? Ich selbst. Meine Technik ist zwar unter aller Kanone, aber ich kann jede Menge einstecken und noch mehr austeilen. Aber wer sagt dir denn, wann du abends ins Bett gehen musst? Ja, ich bin nachtaktiv. Alle Kängurus pennen, tagsüber. Sag mal, ist das dein Magen, der hier die ganze Zeit so knurrt? Ja, wir haben Hunger. Dieser Automat, der steckt voller Süßigkeiten. Wir haben kein Geld. Braucht ihr auch nicht. Da schlägt man einmal kräftig mit der Faust dagegen. Und schon putzen euch alle Süßigkeiten auf einmal vor die Pfoten. Wow. Ja, greif ruhig zu. Darf man das? Alle Automaten hier gehören der Prinzessin und ihrer Familie. Die Leute haben sowieso genug Kohle. Die haben sich davon schon ein richtiges Schloss gekauft. Diese Leute sind sowas von vorgestern. Ich hätte gut Lust, das ganze Schloss in die Luft zu sprengen. Ihr zwei, ihr seid ja richtig ausgehungert. Die Verpackung würde ich an eurer Stelle nicht mitessen. Du, Django, hast du Lust, dass wir Freunde werden? Vielleicht brauchst du zufällig jemanden, der sich um dich kümmert, der mit einem Handtuch bereitsteht. Ja. Kleine Erledigungen macht, dich massiert und so. Oh, zwei Raubkatzen wie ihr haben doch sicher mehr auf dem Kasten, Leider nein. Wir können nichts Besonderes. Nur 7 Kunststückchen. Kunststückchen? Ja. Darf ich die mal sehen? Lächerlicher Kinderkram. Hey, so schlimm wird's kaum sein. Nichts im Vergleich zu deinen Boxkämpfen. Wahrscheinlich klappt es sowieso nicht. Außerdem haben wir unsere Nummer schon ewig nicht mehr. Ja, komm, macht schon. Hopp, hopp, ihr ziert euch ja wie kleine Mädchen. Also erst kommt so ein Trommelwirbel und dann Musik. Das musst du dir jetzt alles vorstellen. Quatsch nicht lang rum. Normalerweise stehen hier so hübsch bemalte Hocker. Die Peitsche haben wir jetzt leider auch nicht dabei. Den brennenden Reifen musst du dir natürlich auch vorstellen. Hey Leute, cool bleiben. Ihr müsst keine Angst haben. Was soll denn schon schief gehen? Schließlich habt ihr das lang genug geübt. Ihr schafft das. Davon bin ich überzeugt. Wer gibt das Kommando? Ich. Nein, ich. Los. Sitz. Platz, Männchen machen, Pfötchen geben, einmal rechts herum im Kreise gehen, Richtungswechsel, links sich drehen, auf die nummerierten Hocker hüpfen, Purzelbaum, Rückwärtsrolle und zum krönenden Abschluss, hopp, der berühmte Sprung durch den brennenden Reifen! So gut hat das noch nie geklappt. Wir sind viel höher gesprungen als je zuvor. Mir ist es kurz vorgekommen, als würden wir sogar ganz stillstehen in der Luft. Es war wie fliegen. Dafür habt ihr ein Jahr lang geübt? Ja. Jeden Tag? 6 Stunden? Ja. Sogar sonntags? Ich hab gleich gewusst, dass das Känguru unsere Nummer lächerlich findet. Oh Mann. Wahnsinn. Eure Nummer ist der absolute Hammer. Hey, ich bin total von den Socken. Ihr zwei seid richtige Künstler. Wisst ihr das? Das ist doch ein Witz, oder? Nein! Eure Nummer ist abgefahrener als alles, was ich bisher gesehen habe. Exakt, perfekt und präzise. Bei der Rückwärtsrolle, da habe ich eine richtige Gänsehaut gekriegt. Du, Django, könnten wir nicht die allerbesten Freunde werden? Sind wir das nicht schon längst? Oh, ich bin so froh, dass ich jemanden wie euch kennengelernt habe. Alle, die ich vermöbelt habe, die wollten hinterher nicht meine Freunde sein. Aber du bleibst immer der Sieger. Oh, was auf Dauer verdammt langweilig ist. Bis auf das überraschte Gesicht meiner Gegner, nachdem ich sie K.O. geschlagen habe. Ja, jeder steigt zu mir in den Ring und denkt, er gewinnt locker gegen ein schwules Känguru. Was hast du gerade gesagt? Känguru. Nein. Das Wort davor? Schwul. Ja. Habt ihr damit ein Problem? Wer? Wir? Hm. Nein. Pascha und ich? Null. Nein, null Problem, wollte ich sagen. Mit uns Raubkatzen kannst du über sowas ganz vernünftig reden. Heutzutage sollte jeder selbst entscheiden dürfen, ein schwules Känguru zu sein. Oh, Moment mal, Leute, so bin ich geboren. Genauso wenig habe ich mich dafür entschieden, Linkshänder zu sein. Ich boxe sogar mit der Linken. So, zum Beispiel. Boom. Habt ihr gesehen? Boom, boom. Bravo. Ja, jeder soll so sein, wie er will. Du gibst nichts auf das Gerede der anderen Tiere. Richtig so. Ich meine, schließlich hast du nichts verbrochen. Du bist ja kein Bankräuber oder so. Ja, es ist nicht wichtig, ob ein Männchen ein Weibchen liebt oder ein Männchen. Schließlich geht es um Liebe und Liebe ist immer schön. Die Welt ist bunt und du bist eben ein Känguru mit vielen Seiten. Wir mögen dich, wie du bist. Oder, Pascha? Pascha und ich, wir haben sogar einen schwulen Trainer. Ja, wir lassen uns von ihm das Fell bürsten und wir fressen ihm aus der Hand. Und ja, wir schmusen sogar mit ihm vor allen Leuten. Oder, Pascha? Pascha und ich haben nur nicht gewusst, dass es das auch bei Tieren gibt. Es gibt sogar schwule Spinnen. Was? Ja, schwule Löwen, schwule Fische, schwule Pinguine, schwule Flamingos, schwule Käfer, schwule Bären, schwule Affen, schwule Plattwürmer. Aber die können alle nie heiraten. Doch. Seit wann? Das ist relativ neu. Und da sagt keiner was? Wer sollte was dagegen haben, wenn sich zwei von Herzen lieb haben? Ja, sag ich auch immer. Wenn ich irgendwann Lust habe, kann ich sogar ein kleines Känguru adoptieren, das seiner Mutter aus dem Beutel gepurzelt ist. Leute, ich bin Hundemüde. Gute Nacht. Kängurus sind nachtaktiv. Weiß ich selber. Du warst gerade keine große Hilfe. Warum hast du das Maul kein einziges Mal aufgemacht? Weil ich nachgedacht habe. Erst unser Trainer, dann Mozart und jetzt sogar das Känguru. Sind jetzt überall? Was ist dein Lieblingsgericht? Das weißt du doch. Pizza Hawaii, aber ohne Ananas. Warum fragst du dann? Warum ohne Ananas? Wir sind von Spuchteln umzingelt und du redest über Pizza, Pascha? Warum ohne Ananas? Keine Ahnung. Ich habe mir mein Lieblingsgericht nicht ausgesucht. Eben. Das Känguru hat sich auch nicht ausgesucht, dass es lieber Männchen mag. So was kannst du doch nicht miteinander vergleichen. Warum nicht? Ja, so einfach ist das nicht. Vielleicht schon. Irgendwie mag ich das Känguru. So wie es ist. Die Welt ist bunt. Jeder darf so sein, wie er will. Das hast du gerade selbst gesagt. Hast du das etwa geglaubt? Liebe ist immer schön. Das habe ich doch nur gesagt, damit uns das Känguru nicht zusammenschlägt. Hörte sich aber ganz vernünftig an. Ach, das kannst du überhaupt nicht beurteilen. Komm, wir müssen abhauen. Los, so schnell wie möglich. Wir können nicht immer nur weglaufen, Lucky. Wohin willst du jetzt überhaupt noch? Keine Ahnung. Erst einmal weg. Zu der Prinzessin. Genau. In ihrem Schloss sind wir vor den Schwuchteln sicher. Außerdem ist sie eine Dame und Damen mögen immer Katzen. Ich mag das Känguru. Das hast du schon mal gesagt. Pascha, bist du etwa auch... Was? Wie das Känguru. Ich? Ich bin zwar erst 16 Monate, aber... Also ich denke an nichts anderes als an kleine Tigerkätzchen. Hoppla. Aber auch wenn es anders wäre. Seit ich Django kenne, wäre es mir nicht mehr peinlich. Ich wäre immer noch derselbe weiße Tiger. Außerdem ist es doch egal, was man mag. Männchen, Weibchen, Mozart, Kängurus. Zum Beispiel? Dass man überhaupt jemanden mag. Ich gehe zurück zum Trainer. Nur wegen der Pizza. Und wenn schon? Du Lucky, wenn wir rechtzeitig zurück sind, können wir sogar noch im Wettbewerb auftreten. Django fand unsere Nummer super. Trainer wird ausrasten, weil wir abgehauen sind. Wir nehmen Django einfach mit. Wenn er uns mit einem schwulen Känguru sieht, wird er nicht mehr böse auf uns sein. Lucky. Beide mögen Männchen. Vielleicht heiraten sie sogar. Stimmt. Trainer weiß wahrscheinlich noch gar nicht, dass das heutzutage geht. Wir müssen es ihm unbedingt sagen. Passen die beiden überhaupt zusammen? Wie die Faust aufs Auge. Also, der eine riecht nach Maiglöckchen und der andere... Nach verschwitzten Turnschuhen. Du hast es also auch gemerkt. Naja, viele, die verheiratet sind, passen nicht zusammen. Ja, vielleicht mögen sie sich ja gerade deswegen. Du, Lucky, die könnten uns sogar adoptieren. Dann wären wir eine richtige Familie. Aber ist so etwas überhaupt eine richtige Familie? Sei doch nicht immer so umständlich, Lucky. Unser Trainer soll ja ein Känguru heiraten und keinen Plattwurm. Außerdem gibt es überhaupt nicht so etwas wie eine falsche Familie. Ich frage gleich Django, ob er heiraten will. Lass mich das lieber machen. Um eine Heirat einzufädeln, braucht man Fingerspitzengefühl. Keine Angst, das hab ich. Django! Ja, aber nicht gleich übers Heiraten sprechen. Für wie blöd hältst du mich? Django! Django, wach auf! Django! Django! Django, aufwachen! Django! Was ist? Hast du schon mal ans Heiraten gedacht? Erst einmal muss ich den Richtigen treffen. Wir kennen da zufällig jemanden. Ja. Da bin ich aber mal gespannt. Muss es unbedingt ein Känguru sein? Ich bin da nicht festgelegt. Da mach dich auf eine Überraschung gefasst. Soll ich mich umziehen? Zieh nur die Turnschuhe aus. Ja. Ich bin ganz aufgeregt. Wird das ein richtiges Candlelight-Dinner oder wo geht's denn hin? Erstmal Richtung Zirkus. Du, Django, zieh deine Turnschuhe lieber mal wieder an. Komm, wir müssen uns beeilen. Augenblick. Wir können nicht einfach so durch die Stadt laufen. Warum nicht? Das haben wir heute schon gemacht. Wir waren sogar am Strand. Und die Leute? Was für Leute? Da waren keine mehr. Die sind alle weggerannt. Weil sie Angst vor euch hatten. Vor uns? Ihr seid gefährliche Raubkatzen? Ja, aber nur ganz kleine. Mir ist auch das Herz in die Hose gehüpft, als ich euch hier in meiner Boxhalle gesehen habe. Was? Sogar du, Django? Also du hast Angst vor uns? Mit einem einzigen Prankenhieb könnt ihr jemanden kalt machen. Warum sollten wir sowas Sinnloses machen? Du, Lucky, ich glaube, langsam kapiere ich, was die Leute an unserer Raubtiernummer so toll finden. Statt unseren Trainer einfach aufzufressen, hüpfen wir durch einen brennenden Reifen. Ich kenne ein paar Schleichwege. Da kommen wir ganz schnell zum Zirkus. Kommt einfach mit. Das haben wir aber gut eingefädelt. Und du hast gesagt, ich habe kein Fingerspitzengefühl. Bei der Hochzeit streue ich Blumen. Beeilung! Und ich sag vielleicht ein Gedicht auf. Wir sind eben ziemlich schlaue Raubkatzen. Es ist geradezu gefährlich, wie schlau wir sind. Wo bleibt ihr denn? Das ist unser Tiertransporter. Viel Platz habt ihr da drin aber nicht. Auf der Fahrt hat unser Trainer sogar noch die nummerierten Hocker hinten zu uns reingestopft. Die Hocker sind noch da. Und auch noch die Peitsche und der Reifen. Aber von unserem Trainer fehlt jede Spur. Hier liegen ein paar Flugblätter. Oh, was steht da drauf? Kleine Raubkatzen entlaufen. Wer hat einen schwarzen Panther und einen weißen Tiger gesehen? Sie hören auf den Namen Pascha und Lucky. Beide sind sehr zutraulich und fressen aus der Hand. Oh, ist das peinlich. Lucky ist stubenrein und Pascha bemüht sich sehr darum. Gib das sofort her. Davon gibt es sicher noch jede Menge. Wahrscheinlich hat er diese Flugblätter in der ganzen Stadt aufgehängt. Ist das euer Trainer? Lucky, Pascha. Wenn er schon so ein Gesicht macht. Jetzt können wir uns auf einen Donnerwetter gefasst machen. Meine Schätzchen sind wieder da. Endlich, ich bin fast verrückt geworden vor Sorge. Oh, Lucky, mein süßer Schnuckel. Pascha, mein dickes Purzelchen. Wenn ihr wüsstet, was ich durchgemacht habe. Nein, nicht. Ich war so verzweifelt. Überall habe ich nach euch gefragt. Wir möchten dich gerne mit jemandem bekannt machen. Das ist Django. Unser neuer, allerbester Freund. So? Ich bringe Ihnen Ihre Miezekatzen zurück. Sind prima Typen. Sie können stolz sein. Auf beide. Ja. Sie haben sich prächtig entwickelt. Ich habe sie schon, seit sie so klein sind. Aber sie sind unglaublich schnell groß geworden. Wie gefällt dir unser Trainer? Fängt er immer gleich zu heulen an? Er ist eben sehr gefühlvoll. Aber gib zu, er ist ein ziemlicher Hingucker. Oh, seine Klamotten sind eine Katastrophe. Außerdem ist er wohl in ein Parfümfass gefallen. Das ist mein Glöckchenparfüm. Wir finden es eigentlich ganz wohlriechend. Also, wo steckt jetzt der Typ, mit dem ihr mich bekannt machen wollt? Django sieht klasse aus, was? Ja, er riecht ein bisschen nach. Aber er steckt voller Witz und hat einen tollen Job in der Boxhalle. Ja, das Halbweltmilieu des Boxers merkt man ihm natürlich an. Hey, Trainer. Ja? Hör mal, deine Miezekatzen haben schwer was auf dem Kasten. Ich habe ihre Nummer gesehen. Große Klasse. Ehrlich. Naja, die beiden haben eben einen ausgezeichneten Trainer. Um einen Reifensprung zu üben, habe ich sie schon, als sie ganz klein waren, immer wieder durch so eine runde Kuchenbackform laufen lassen. Ich habe ihre Nummer nur einmal gesehen, aber seither geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Wie war gleich der Anfang? Sitz. Platz. Ja, ich weiß. Sitz, Platz, ja. Männchen machen, Pfötchen geben. Einmal rechts herum im Kreis gehen, Richtungswechsel, ja. Links sich drehen. Auf die nummerierten Hocker hüpfen, Purzelbaum, Rückwärtsrolle und zum krönenden Abschluss. Hopp, der berühmte Sprung durch den brennenden Reifen. Ja. Was guckt ihr so komisch? Habe ich was durcheinander gebracht? Ich trau wohl meinen Augen nicht. Django hat die ganze Nummer fehlerfrei gemacht. Auf Anhieb? Entweder ist unsere Nummer so saudämlich, dass sie jeder auf Anhieb nachmachen kann. Oder das Känguru ist einfach... Ein Naturtalent! So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Lucky, Pascha, was sagt ihr dazu? Anderen Tieren muss man das jahrelang mühsam beibringen. Und er kann es auf Anhieb. Sogar auswendig. In doppeltem Tempo. Django, du darfst, nein, du musst bei uns einsteigen. Und zwar gleich heute beim Wettbewerb. Das wird die Sensation. Ein wildes Känguru und zwei gefährliche Raubkatzen zusammen in einer Nummer. Da kann die Konkurrenz gleich einpacken. Das wird ein Bombenerfolg. Der goldene Pokal ist uns so gut wie sicher. Du hast ein Riesenglück, dass du mich getroffen hast. Wie fändest du es, in Monte Carlo, Monaco oder Mannheim aufzutreten? Oh, genau, da wollte ich immer schon mal hin. In diesem stinklangweiligen Fürstentum werden gleich nach dem Sandmännchen die Bürgersteige hochgeklappt. Ich bin nämlich nachtaktiv. Aha. Ich höre schon die Hochzeitsglocken läuten. Kennst du zufällig ein gutes Gedicht? Ein Jahrhunderttalent wie du darf natürlich nicht in der Provinz versauern. Ich setze gleich einen Vertrag auf. Du musst sofort unterschreiben. Ich bin mir gleich zurück. Ach, endlich komme ich aus dieser schmuddeligen Boxhalle weg. Hey, ihr wolltet mich doch mit jemandem bekannt machen. Warum grinst ihr? Nur so. So, schnell. Die Elefanten machen schon Handstände. Als nächstes kommen die Seehundbabys und dann sind wir schon dran. Ich habe Bescheid gesagt, dass ihr wieder da seid. Django, hier ist der Vertrag. Mach einfach irgendwo ein Kreuz. Das Kleingedruckte kannst du dann später lesen. Moment, das muss ich mir schon in Ruhe durchlesen. Ja. Trainer, du und Django... Ja? Ihr seid euch sehr ähnlich. Aha, ja. Wieso? Das Känguru ist wie du. Ja, ihr könnt sogar heiraten. Ich heirate doch kein Känguru. Warum nicht? Das geht heutzutage. Ja, du musst dich nicht länger verstellen. Wir wissen alles. Mozart war auch schwul. Das stimmt doch überhaupt nicht. Gib es ruhig zu, Trainer. Moment, denkt ihr etwa, ich bin... Wir haben dich lieb, so wie du bist. Du wirst immer unser Trainer sein. Spinnt ihr? Was ist denn in euch gefahren? Ihr seid wohl übergeschnappt. Ich bin ein richtiger Mann. Das ist Django auch. Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ich... Ich fass es nicht. Naja, schau dich doch mal an. Deine Klamotten. Wie aufgedonnert du herumläufst. Das ist eine ganz normale Dompteursuniform. Glaubt ihr, ich ziehe sowas freiwillig an? Das Publikum erwartet das. Pausenlos kämmst du dir die Haare. Damit keiner merkt, dass ich bald eine Glatze kriege. Und du sprühst dich immer mit Parfüm ein. Ja, wegen euch beiden. Ihr zwei riecht alles andere als frühlingsfrisch. Ansichtssache. Aber du kannst sehr gut kochen. Deine Pizzas sind einsame Spitze. Die waren alle aus der Tiefkühltruhe vom Supermarkt. Was? Wir haben die ganze Zeit nur Fertiggerichte gekriegt? Naja. Hast du denn gar nichts selbst gemacht? Doch, ich habe bei deiner Pizza immer die Ananas runtergenommen. Und wenn du dich aufregst, klingt deine Stimme wie ein Weibchen. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Ja, wie jetzt? Vor allem bist du nicht verheiratet, hast keine Freundin und bist trotzdem nicht Single. Und schon verdächtig lange. Jungs! Lucky, Pascha, ihr seid mir das Wichtigste auf der ganzen Welt. Solange wir drei zusammen sind, bin ich nicht allein. Deshalb fühle ich mich nicht als Single. Aber wenn du wirklich nicht schwul bist, warum haben wir dich noch nie mit einer Frau gesehen? Das habt ihr noch nicht mitgekriegt. Jede Nacht, wenn ihr hinten geschlafen habt, habe ich vorne in meinem Führerhäuschen junge Damen zum Plaudern eingeladen. Und warum hast du keine von denen geheiratet? Hätte ich ja gern. Aber die wollten alle nicht. Sie haben immer gesagt, ich solle mir einen anständigen Beruf suchen. Raubtiertrainer ist den meisten Frauen zu gefährlich. Mein Schnuckelchen und mein dicker Pummel haben mich also für eine blöde Schwuchtel gehalten. Dabei bin ich ein richtiger Mann. Das ist das Känguru auch. Außerdem ist Schwuchtel ein richtig blödes Wort. So, so. Das ist also ein schwules Känguru. Hey! Jo! So, ja, vielen Dank, Django, dass du dich um meine Raubkatzen gekümmert hast, aber jetzt musst du uns leider verlassen. Pascha und Lucky brauchen absolute Ruhe, sie müssen sich auf ihren großen Auftritt vorbereiten. Ich habe gerade unterschrieben. Wir wollten noch zu viert auftreten, Trainer. Wieso hast du meinen Vertrag zerrissen? Na, vielleicht war ich ein bisschen zu voreilig. Gefährliche Raubkatzen und ein... wildes Känguru passen nicht so recht zusammen. Außerdem sind wir schon zu dritt. Drei ist eine hübsche, runde Zahl. 1, 2, 3. Auf Wiedersehen. Hast du etwas gegen schwule Kängurus? Nein, natürlich nicht, aber... Aber was? Wir können unmöglich mit so einem Känguru auftreten. Ich denke dabei nur an die Kinder im Publikum. Ja, die wissen doch nicht, dass das Känguru schwul ist. Und selbst wenn, damit haben sie bestimmt kein Problem. Kinder mögen es nur nicht, wenn man etwas vor ihnen verheimlicht. Ich denke dabei doch auch an euch. Würdet ihr mit einem schwulen Känguru unter die Dusche gehen? Nein. Na also. Ja, wir duschen sowieso nicht. Raubkatzen haben doch Angst vor Wasser. Das solltest du eigentlich wissen, Trainer. Aha, vor Wasser habt ihr also Angst. Aber nicht vor einem schwulen Känguru. Nein. Warum? Dafür gibt es 1000 Gründe. Sag uns ein. Das würde mich auch interessieren. Misch du dich nicht ein! Meine Raubkatzen stehen kurz vor ihrem ersten Auftritt und brauchen nicht noch mehr Durcheinander in ihren Köpfen. Für sowas sind sie viel zu klein. Wieso? Es geht doch um Liebe. Sowas verstehen auch ganz kleine Tiere. Dieses Känguru kann niemals glücklich werden. Ja, und das liegt nur an Leuten wie dir. Es leidet unter seiner Veranlagung. Och, stimmt. Ich hocke nur zu Hause und schluchze in mein Kissen. Buhuhu, ich bin ein schwules Känguru. Also auf mich macht es eigentlich einen ganz vergnügten Eindruck. Zum Glück hört uns hier niemand. Dieses Känguru ist krank. Es sollte vielleicht mal zum Doktor gehen, aber wahrscheinlich will es gar nicht geheilt werden, was? Das ist doch keine Krankheit. Ist das hier langweilig, diese Sprüche. Habe ich schon 1000 Mal gehört. Da schläft man ja im Stehen ein. Trainer, du beleidigst unseren Freund. Lass mal, Leute. Sowas kümmert mich nicht. Du verletzt Djangos Gefühle. Und wenn schon. Solche Kängurus verletzen meine Gefühle. Und zwar ständig. Sie machen, wozu sie Lust haben. Sie hüpfen gemeinsam durch den Stadtpark und küssen sich sogar in aller Öffentlichkeit. Wenn sie es wenigstens geheim halten würden, aber... Beruhige dich. Schon klar, das ist verdammt viel auf einmal für dich. Pascha, Lucky... Halt du dich gefälligst von meinem Raubkasten fern. Fass ihn nicht mit deinen dreckigen Pfoten an, verstanden? Du bist unnatürlich. Eine richtige Missgeburt bist du, wie ein Kalb mit zwei Köpfen. Wie redest du mit unserem Freund? Das ist das Schlimmste, was ich je gehört habe. Vorsicht, Trainer. Django ist Boxer. Ich werde wohl noch gegen ein schwules Känguru gewinnen. Zum Glück bin ich nachtaktiv. Hört ihr? Das ist schon der Auftritt für die Seehundebabys. So, wir sind die Nächsten. Los, Abmarsch Richtung Zirkuszelt. Ohne mich. Ich hab mich wohl verhört. Ich komme auch nicht mit. Lass dich doch nicht von Pascha beeinflussen, Schnuckelchen. Du bist doch der Intelligentere von beiden. Erstens bin ich kein Schnuckelchen, sondern ein schwarzer Panther. Also behandle mich gefälligst entsprechend. Ich frage mich, ob andere Raubkatzen auch in diesem Ton mit ihrem Trainer reden. Wer so gemein zu unserem allerbesten Freund ist, kann nicht unser Trainer sein. Seid ihr jetzt beide übergeschnappt? Für Pascha habe ich ein halbes Vermögen ausgegeben und du, Lucky, warst auch nicht gerade ein Schnäppchen. Deshalb macht ihr jetzt gefälligst, was ich euch sage. Nur ich weiß, was das Beste für euch ist. Ich kenne euch. Ihr könnt euch an nichts erinnern, wenn ich euch nicht sage, was ihr machen sollt. Ohne mich seid ihr nichts. Macht doch, was ihr wollt. Aber eines solltet ihr wissen, ihr schwachsinnigen Raubkatzen. Mozart, pass auf, war nicht? Gleich fällt's über den Hocker. Schwul! Zu spät. Stimmt. Steh wieder auf, Trainer. Hast du dir wehgetan? Na, Django. Bitte nicht. Bitte. Was ist mit unserem Trainer los? Er liegt direkt vor unseren Pfoten. Und schaut uns mit weit aufgerissenen Augen an. Was hat er denn auf einmal? Angst. Vor uns? Stimmt. Wir sind ja gefährliche Raubkatzen. Das vergesse ich immer wieder. Bitte nicht, bitte. Na, lassen wir ihn. Und Mozart war wirklich nicht schwul? Null. Damit hat er recht. Ach, mir doch egal. Hauptsache, er hat schöne Musik gemacht. Aber sonst hat euer Trainer nur Quark gelabert. Früher oder später wird er dahinter kommen, wie daneben seine Sprüche sind. Aber jetzt schnappt ihn euch, setzt ihm den Zylinder auf den Schädel und marschiert mit ihm in die Manege. Und du? Ich gehe zurück, wo ich hingehöre und vermöble weiter brav die Leute. Willst du uns etwa loswerden? Ich dachte, wir sind die allerbesten Freunde. Das werden wir auch bleiben. Aber wenn ihr jetzt nicht mit eurem Trainer in den Zirkus marschiert, dann werdet ihr es bereuen. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber bald. Und dann für immer. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Ihr gehört nicht in einen muffigen Boxkeller, sondern ins Scheinwerferlicht. Ihr seid zwei Superasse. Ein ganzes Jahr lang habt ihr trainiert. Jeden Tag, von morgens bis abends. Sogar sonntags. Eben. Soll das alles umsonst gewesen sein? Eure Nummer ist der absolute Hammer. Ich wette, ihr gewinnt den Wettbewerb. Und wenn ihr berühmt seid und um die Welt reist, dann schickt mir mal eine Ansichtskarte. Sehen wir uns etwa nie wieder? Heul nicht, Lucky. Ich beobachte euren Auftritt von der Seite. Keine Angst, ich pass auf, dass mich keiner sieht. Aber ich will auf keinen Fall verpassen, wie ihr den goldenen Pokal gewinnt. Jetzt fange ich auch gleich an zu heulen. Bitte, keine Tränen, bitte. Ihr wollt doch nicht mit verheulten Augen vor der Prinzessin auftreten, oder? Sehr verehrtes Publikum, liebe Kinder und hochverehrte Prinzessin dieses Fürstentums, ich präsentiere Ihnen seltene und wunderschöne Raubkatzen. Ist das aufregend? So viele Leute. Darf ich vorstellen? Siehst du das alte Frauchen in der ersten Reihe? Das mit der dicken Brille und der geblümten Handtasche. Ja, sie schläft tief und fest. Der nächtliche Jäger aus dem dunkelgrünen Regenwald. Lucky, mein schwarzer Panther. Und aus den hohen Bergen Sibiriens, Pascha, mein schneeweißer Tiger mit eisblauen Augen. Hast du wirklich blaue Augen? Du guckst mich eben nie richtig an. Hier erwartet sie, was sie nicht erwarten. Wie war gleich der Anfang? Sitz! Danke, Lucky. Konzentrier dich, Trainer. Diese Scheinwerfer sind so hell. Trainer! Setz den Zylinder wieder auf! Was? Gar nicht so warm. Trainer! Die Leute gucken schon ganz komisch. Was für Leute? Schau mal. Seine Pfoten zittern. Seine Knie schlottern. Wo bin ich? Im Zirkus. Wie heiße ich? Keine Ahnung. Wir haben dich immer Trainer genannt. Du Lucky? Ich glaube, er hat dieses gefährliche Lampenfieber. Ausgerechnet jetzt. Das ist eine Katastrophe. Die Leute lachen schon. Wozu haben wir ein Jahr lang trainiert? Trainer. Ja. Trainer. Ja. Tu uns das nicht an. Ja. Von diesem Auftritt hängt unsere gesamte Zukunft ab. Wie war gleich der Anfang? Seht. Wo kommt Django auf einmal her? Er hat doch gesagt, er beobachtet unseren Auftritt von der Seite. Seht. Hey, Lucky, hast du das gesehen? Unser Trainer macht 5. Ganz brav. Platz. Sogar Platz. Männchen machen. Männchen machen. Pfötchen geben. Verehrtes Publikum. Dieser Trainer gehorcht aufs Wort. Und jetzt hüpft er auf einen nummerierten Hocker. Aber, der Hocker kracht zusammen und der Trainer purzelt auf den Hosenboden. Jetzt hockt der Trainer mit weißem Gesicht und roter Nase breitbeinig im Sägemehl. Der zerbeulte Zylinder hängt ihm schief ins Gesicht. Und jetzt, ich bitte um absolute Stille. Das ist ein sehr gefährliches Kunststück. Lucky und Pascha, haltet mal kurz den Reifen. Jetzt sehen Sie etwas, das Sie noch nie gesehen haben. 2 Raubkatzen halten einen brennenden Reifen. Jetzt rappelt sich der Trainer auf. Er schüttelt sich das Sägemehl ab. Er nimmt Anlauf und rennt und hopp. Er springt einfach mitten durch den brennenden Reifen. Hey, hoppa. So was hat die Welt noch nicht gesehen. Bravo! Bravissimo! Damit möchte ich jetzt den Sieger des diesjährigen Zirkuswettbewerbs bekannt geben. Wer ist denn das? Die Prinzessin. Ich bin begeistert. Das alte Frauchen mit der Brille? Habt ihr das nicht gewusst? Die kennt ihr doch jedes Kind. Schon als Kind habe ich mich im Zirkus zu Tode gelangweilt. Jedes Jahr musste ich mir stumpfsinnig auswendig gelernte Kunststückchen anschauen. Niemals durften Tiere ihre eigenen Ideen umsetzen und ihre Fantasie gebrauchen. Bis auf heute. Hiermit überreiche ich euch... dieses Ding. Nun finde ich irgendwas in meiner verdammten Handtasche. Hier ist er ja. Der goldene Pokal. Ihr habt ihn wirklich verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mir die Prinzessin ganz anders vorgestellt. Und wo sind ihre goldenen Haare? Also mich kann langsam nichts mehr umhauen, Lucky. Hallo? Kann mir jemand mal dieses Ding abnehmen? Das ist nämlich verdammt schwer. Selbstverständlich, Majestät. Und vielen Dank. Ohne unseren allerbesten schwulen Freund hätten wir das nicht geschafft. Wie bitte? Das ist mir einfach so rausgerutscht. Kein Problem. Wer ist hier schwul? Ich. Ah, sehr erfreut. Also, ich habe nämlich einen schwulen Enkel. Den würde ich bei Gelegenheit gern mal kennenlernen. Bei Gelegenheit? Warum nicht gleich? Oh. Kommt einfach auf mein Schloss. Da lassen wir es richtig krachen. Ich fahre schon mal auf meinem Moped vor und decke den Tisch. Und euren ulkigen Clown könnt ihr von mir aus auch mitbringen. Clown? Das ist unser Trainer. Wirklich? Ja. Der? Was? Ist der Wettbewerb schon vorbei? Ja. Und wer hat gewonnen? Wir. Hier ist der goldene Pokal. Gewonnen. Wir haben gewonnen. Oh, dieser Pokal ist wirklich viel schwerer, als ich gedacht habe. Fängt er wieder an zu heulen. Ist das peinlich. Ich habe über ihn Tränen gelacht, als er vom Hocker gepurzelt und im Sägemehl gelandet war. Nach dem Essen könnt ihr alle zusammen in meinen Swimmingpool springen. Oh ja! Aber eure Badehosen habt ihr ja schon an. Raubkatzen haben doch Angst vor Wasser. Wer hat euch denn diesen Schwachsinn eingeredet? Raubkatzen haben Angst vor Feuer, aber nicht vor Wasser. Ach so. Also, bis gleich. Ja! Bravissimo! Gut, dass ihr Schloss noch niemand in die Luft gesprengt hat, oder? Die Prinzessin ist eine tolle Person. Hätte ich nicht gedacht. Ach, da hast du aber sonst anders geredet. Ich bin nicht immer meiner Meinung. Mein Kopf ist rund, damit mein Denken die Richtung ändern kann. Trainer, an diesem Känguru solltest du dir mal ein Beispiel nehmen. Ich habe gewonnen. Sag mal, gewonnen? Wo steckt denn eigentlich der Typ, mit dem ihr mich bekannt machen wolltet? Django, lern doch erst einmal den Enkel der Prinzessin kennen. Ja, und wer weiß, vielleicht wirst du bald ein adliges Känguru. Genau. Und nun möchte ich unbedingt in den Swimmingpool hüpfen. Ein Känguru wie du. Hörspiel von Ulrich Hub. Es spielten Lucky, Mirko Kreibich. Pascha, Christopher Heißler. Django, Michael Klammer. Trainer, Peter Jordan. Prinzessin, Irm Herrmann. Musik, Gundolf Nandico. Ton, Holger König. Schnitt, Christian Grund. Regieassistenz, Matthias Seimer. Regie, Steffen Moratz. Ja. Die Prinzessin hat recht. Wasser ist gar nicht gefährlich. In Zukunft müssen wir uns besser überlegen, wovor es sich lohnt, Angst zu haben. Bravo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Westdeutschen Rundfunk 2015. Und Sie können das Hörspiel ab sofort auch eine ganze Woche lang im Netz nachhören. Unter mdrfigaro.de finden Sie auch eine Übersicht zu unseren nächsten Lesungen und Hörspielen und ein großes Nachhörangebot. Und hier noch ein Tipp für morgen Abend im Hörspiel ab 22 Uhr gibt es bei uns die Hörspielfassung des Romans Paradies von A.L. Kennedy. MDR Figaro. Abendvorschau. Und so sieht er aus, der Sonntagabend hier bei uns bei MDR Figaro. Nach den Nachrichten ab 19.06 Uhr wird Sie Klaus Fischer ausführlich informieren über ein ganz besonderes Chor-Event, die European Choir Games, die heute Abend in Magdeburg beginnen. Eine halbe Stunde später, dann ab 19.30 Uhr, sind Sie herzlich eingeladen zu einem Konzertabend mit Chor und Orchester des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Jahreszeiten von Josef Haydn werden erklingen unter der Leitung von June Merkel mit Anna Korondi, Sopran, Markus Schäfer, Tenor und Georg Zeppenfeld, Bass. Dann im Orgelmagazin ab 22 Uhr wird heute der internationale Orgelsommer Naumburg im Fokus stehen und natürlich auch an diesem Sonntagabend sind Sie herzlich eingeladen, dann diesen Tag ganz entspannt ausklingen zu lassen mit unserer Nachtmusik ab 22.30 Uhr.